Erst danach ging Jesus in Galiläa. Er wollte nicht nach Judäa gehen. Die Juden dort wollten ihn töten. Zweiter, das Fest der Laubhütten war bald. Es war ein Fest der Juden. Dritter, seine Brüder sagten zu ihm, geh von hier nach Judäa. Deine Jünger sollen deine Taten sehen. Vierter, wer bekannt sein will, tut nichts im Geheimen. Wenn du diese Dinge tust, zeige dich der Welt. Fünfter, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sechster, Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist immer bereit. Siebter, die Welt hasst euch nicht. Aber sie hasst mich. Ich sage, dass ihre Taten schlecht sind. Achter, geht ihr zum Fest. Ich gehe nicht zu diesem Fest. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Neunter, das sagte er und blieb in Galiläa. Zehnter, seine Brüder gingen zum Fest. Danach ging auch er. Er ging nicht offen, sondern heimlich. Elfter, die Juden suchten ihn beim Fest. Sie fragten, wo ist er? Zwölfter, viele Leute sprachen über ihn. Einige sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, er führt die Leute in die Irre. Dreizehnter, niemand sprach öffentlich über ihn. Sie hatten Angst vor den Juden. Vierzehnter, das Fest war schon zur Hälfte vorbei. Jesus ging in den Tempel und lehrte. Fünfzehnter, die Juden wunderten sich. Sie sagten, wie kennt er die Schriften? Er hat doch nicht gelernt. Sechzehnter, Jesus antwortete ihnen, meine Lehre ist nicht von mir. Sie ist von dem, der mich gesandt hat. Siebzehnter, wer Gottes Willen tun will, versteht meine Lehre. Er weiß, ob sie von Gott ist oder von mir. Wer von sich selbst spricht, sucht seinen eigenen Ruhm. Achtzehnter, wer den Ruhm dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist ehrlich. In ihm ist nichts Falsches. Neunzehnter, Moses gab euch das Gesetz. Keiner von euch hält das Gesetz. Warum wollt ihr mich töten? Zwanzigster, die Leute antworteten, du hast einen Dämon. Wer will dich töten? 21. Jesus antwortete ihnen, ich habe eine Tat getan. Ihr alle wundert euch darüber. 22. Moses gab euch die Beschneidung. Sie kommt aber von den Vätern. Ihr beschneidet einen Menschen am Sabbat. 23. Ein Mann wird am Sabbat beschnitten. So wird Moses Gesetz nicht gebrochen. Seid ihr wütend auf mich? Ich habe einen ganzen Menschen am Sabbat geheilt. 24. Urteilt nicht nach dem, was ihr seht. Urteilt gerecht. 25. Einige Leute aus Jerusalem sagten, ist das nicht der Mann? Sie wollen ihn töten. 26. Seht, er spricht öffentlich. Sie sagen nichts zu ihm. Wissen die Führer wirklich, dass er der Christus ist? 27. Wir wissen, woher dieser Mann kommt. Wenn der Christus kommt, weiß niemand, woher er ist. 28. Jesus rief laut im Tempel. Er lehrte und sagte, ihr kennt mich. Ihr wisst, woher ich komme. Ich bin nicht von mir selbst gekommen. Der, der mich sandte, ist wahrhaftig. Ihr kennt ihn nicht. 29. Ich kenne ihn. Ich bin von ihm. Er hat mich gesandt. 30. Sie wollten ihn festnehmen. Aber niemand fasste ihn an. Seine Zeit war noch nicht gekommen. 31. Viele Leute glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Christus kommt, wird er mehr Wunder tun? 32. Die Pharisäer hörten das Gerede der Leute. Die Hohenpriester und Pharisäer sandten Diener. Sie sollten Jesus festnehmen. 33. Jesus sagte, ich bin noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. 34. Ihr werdet mich suchen. Ihr werdet mich nicht finden. Ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich bin. 35. Die Juden fragten sich, wohin will er gehen? Wir sollen ihn nicht finden. Will er zu den Griechen gehen und sie lehren? 36. Was bedeutet sein Wort? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich bin. 37. Am letzten Tag des Festes stand Jesus auf. Er sprach laut, wer Durst hat, soll kommen und trinken. 38. Wer an mich glaubt, wird lebendiges Wasser haben. Die Schrift sagt, Ströme fließen aus ihm. 39. Jesus sprach hier vom Geist. Die Gläubigen sollten den Geist empfangen. Der Geist war noch nicht da. Jesus war noch nicht verherrlicht. 40. Einige Leute hörten diese Worte. Sie sagten, dieser ist wirklich der Prophet. 41. Andere sagten, dieser ist der Christus. Wieder andere fragten, kommt der Christus aus Galiläa? 42. Die Schrift sagt doch, der Christus kommt aus Davids Familie. Er kommt aus Bethlehem, Davidsdorf. 43. Die Leute waren sich uneinig wegen Jesus. 44. Einige wollten ihn festnehmen. Aber niemand fasste ihn an. 45. Die Diener kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern. Diese fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? 46. Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. 47. Die Pharisäer sagten, seid ihr auch verführt worden? 48. Hat ein Führer an ihn geglaubt? Oder ein Pharisäer? 49. Diese Leute kennen das Gesetz nicht. Sie sind verflucht. 50. Nikodemus war einer von ihnen. Er war früher zu Jesus gekommen. Er sagte zu ihnen, 51. Unser Gesetz richtet einen Menschen nicht. Man muss ihn zuerst hören. Man muss wissen, was er tut. 52. Sie antworteten ihm, bist du auch aus Galiläa? Schau nach, aus Galiläa kommt kein Prophet. 53. Dann gingen alle nach Hause.